Sie nun also ganz in Weiß mit Strauß und Schleier. Bernhard Cutaway Zylinder. So kommen Sie aus dem Portal durch das Spalier der Leute. Die Glocken läuten und die Orgel braust. Die Sonne scheint, man klatscht. Und Ihre Klasse O3A wirft Reis. Ganz witzig. Wie aus einem Film der 50er Jahre. Genauso hatten Sie sich's ausgedacht. Sie weiß nicht, ob sie weinen oder lachen soll. Bevor Sie jetzt die Treppe runtergehen, bleiben Sie stehen für einen kurzen Augenblick. Und sie sieht auf diese kleine, alte, schöne Stadt, die ihr noch immer fremd ist. So wie diese Sprache, die gern alles klein und weich kaut, aber immer auf der Lauer liegt. Zwölf Jahre ist das her. Wie sie hierher gekommen ist, als Lehrerin an das Gymnasium. Sie hatte sich dahin gemeldet, aus der Großstadt weg, aus diesem Gift und eigenen Saft, in einer kleinen, schönen Stadt, die alten Dinge in Bewegung setzen, wenden über junge Köpfe. So hatten sie in Seminaren und in langen, heißen Nächten diskutiert im Schwarz-Rot-Gold. Das Rot zum Leuchten bringen musste möglich sein. Gerade auch in der Provinz. Die Zeichen waren gesetzt mit Willy Brandt und Gustav Heinemann. Es roch nach Vormärz und man sang die alten Lieder. Diesmal müsste es gelingen, trotz radikalen Erlass. Und trotz alledem, Das lief auch gleich gut los. Die Schüler mochten sie und ein paar Kollegen dachten so wie sie. Demokratie wurde gewagt im Schülerparlament. Die Schülerzeitung haut auf den Putz, Flugblätter auf dem Schulhof. Das Jugendzentrum wurde selbst verwaltet und sie saß mit in dem Verwaltungsrat. Sie demonstrierten gegen Nazitreffen, Waffenexport und den NATO-Flugplatz vor der Stadt. Und lasen Brecht in Deutsch, den kannte man noch nicht. Und in Geschichte, Bundschuh, Bauernkrieg und 48, die revolutionären Traditionen. Und sie diskutierten durch die langen, hellen Maiennächte und schwammen unterm Silbermond und nackt im Fluss. Ihr Kursus in der Volkshochschule über Lohnarbeit und Kapital, der wurde abgesetzt. So fing das an. Man schloss das Jugendzentrum, Vorwand, Drogenhandel, Schlägerei und sie bekam von ihrer Schulbehörde den Verweis. War das der Grund, warum sie aus der Wohngemeinschaft ausgezogen ist? Sie weiß es nicht mehr. Sie weiß auch nicht mehr, wann die ersten Eltern von Verführung sprachen, Indoktrination und die Kollegen vor sie trieben. Darüber hat sie nur gelacht. Doch dass sie dann im Unterricht beim Bauernkrieg statt Thomas Münzer immer mehr dem Martin Luther recht gab, war das diese Vorsicht? Jedenfalls war es weit noch vor der Bonner Wende, wie sie dem Tennisclub beitrat, wo Bernhard spielte. Aber auch die einflussreichen Leute in der Stadt. Ja, auch noch vor der Wende war es, wo die neuen Schüler kamen. Cool und clever. Ohne alle Illusionen. Wieder fein gekleidet. Die sich amüsierten, wenn sie mit den anderen demonstrierte gegen Kernkraftwerke und Raketen. Und die wurden mehr und mehr und winkten müde ab. Projektwoche Friedenserziehung, sowas ist doch out. Und jetzt sind andere Themen angesagt. Und als sie losschrie, unbeherrscht, da haben sie sie ausgelacht. Sabine auch und Markus. Und die Scham in deren Augen, weil die mehrheitsfähig bleiben wollten, hat sie krank gemacht. Die Magensäure lässt sie manchmal jetzt nicht schlafen und sie fragt sich, war das nun vergebens? Die 12 Jahre, eine Vormärzwiederholung, sehr romantisch, aber eben nur als Farce, kommt jetzt die fürchterliche Wirklichkeit. Doch wer in diese Richtung denkt, sagt Bernhard, der kriegt Krebs. Sie stehen noch immer oben auf der Treppe und sie sieht auf diese kleine, alte, schöne Stadt, die ihr noch immer fremd ist. Die Kirchentür steht offen, die Orgel braust, die Glocken läuten und die Sonne scheint. Man klatscht und ihre Klasse O3A wirft Reis. Vater und Mutter fallen ihr ein, die sind nicht da. Sie hat ihnen von dieser Hochzeit nichts geschrieben. Bernhard drückt jetzt ihren Arm. Sie sollen weitergehen. Auf einmal sieht sie vor sich jenes Hochzeitsfoto ihrer Eltern im Familienalbum. Ihre Mutter ganz in Weiß mit Strauß und Schleier. Ihr Vater Cutaway Zylinder. Die Kirchentür steht offen und die Sonne scheint. Und sich haben die Glocken auch geläutet und die Orgel hat gebraust. Wie sie durch das Spalier der Leute jetzt die Treppe runtergehen. Ein Ehepaar